呀呀呀呀，说说说，学学学，说说说。Mit letzter Kraft hat sie es noch in unser Haus geschafft. Es ist Uli, die Weihnachtswespe. Ja, unser schönster Festtag war's. Doch wer kümmert sich um die Reste? Es ist Uli, die Weihnachtswespe. Uli, wie schön sei unser Gast. Toll, dass du überhaupt noch hierher gefunden hast. Du bist ja vollkommen dehydriert und unterzuckert. Jetzt wird hier erst einmal einiges weggefuttert. Setz dich doch bitte hier auf die Karkas von der Gans. Am Kopf der Tafel sitzt übrigens der Hans und hilft dir mit der Geflügelschere. Liebe Uli, Uli, schwirr herum um den Baum von Manufaktum. Du kennst den Hans nicht? Den Hans von Spät. Mit ihm habe ich einen Flugzeugabsturz überlebt. Heute hat er uns die Gans zu.